Kaiser Heil! Aus jedes deutschen Munde klingt heute laut und freudig aller Wegen. Hoch schlägt das Herz, hellblicken aller Augen, und rings wünscht man dem Kaiser Heil und Segen. In Haus und Schule wird des Landesvaters mit warmen Worten, mit Gebet gedacht. Von hoch und niedrig in Palast und Hütte als Glückwunsch treue Volkeslied gebracht. Wir feiern unseren Kaiser stolz und gern als Friedensfürst und Landesherrn. Heil dir, mein Kaiser, heil der Kaiserin, Glück auf den Kräftchen Hohenzollern zweigen, die mögen blühen dir zum Stolz und Ruhm und ihrer Ahnen allzeit wertig zeigen. Mög Gott im Himmel alles dir erhalten, dein Haus, dein Volk und Land, das deutsche Schwert, den goldenen Frieden und die teure Freiheit und alles, was mein Kaiser hier ist wert. Heil, Kaiser, mögt unzählig oft noch klingen und freudig stolz vom Feld zum Meere dringen.